einas Welke ist tut schon gar nicht mehr so weh. Es ist okay, es ist okay. Ich zieh Nächte lang durch die Nacht mit den Jungs und hab mein Spaß. Es ist okay, es ist okay. Können wir Freunde bleiben, hast du gesagt. Ich meinte nur okay. Ich fahre nachts selber allein in der Straße. Ich bin mir weg, das kann ich nicht lachen. Es ist okay, gar nichts okay. Ich werd verrückt bei den Gedanken, wo du heute Abend schläfst. Ich dreh durch bei der Frage, neben wem du dich lebst. Ich muss immer an dich denken, ganz egal wer mich berührt. Ich hoffe, du denkst mal an mich, wenn dich irgendwer verführt. Ich hab seit Tagen nicht gehört, ich komm voll klar. Schon okay, was soll ich denn sagen? Ich schlaf alleine auf der Haut, in unserem Bett halt ich sehr auf. Schon okay, was schaff ich auch? Und es ist fast wie Knast in der Wohnung alleine. Die Hälfte vom Bett ist immer noch deine. Nichts ist okay, gar nichts okay. Ich werd verrückt bei dem Gedanken, wo du heute Abend schläfst. Ich dreh durch bei der Frage, neben wem du dich lebst. Ich muss immer an dich denken, ganz egal wer mich berührt. Ich hoffe, du denkst mal an nichts, wenn dich irgendwer verführt. Und ich fahre nachts allein allein durch die Straße. Seitdem du weg bist, kann ich nicht schlafen. Nichts ist okay, gar nichts ist okay. Und es ist fast wie Knast in der Wohnung alleine. Die Hälfte vom Bett ist immer noch. Ich hoffe, du denkst mal an mich, wenn dich irgendwer verführt.